weht der Wind uns ins Gesicht. An jedem noch so schön wirkenden Tag. Wir waren jung und wild, heiß vorne, ja, verwegen, völlig hemmungslos, ungezähmbar gegen alles, gegen jeden. Ich war Mist, die Zeit, unsere Vergangenheit. Ich war Mist, die Zeit, wir glaubten, alles sei für die Ewigkeit. Wohin ist die Zeit, als wir meinten, wir seien die Größten? Steht zu jeder Schandtat bereit, diese Reden niemals in Vergessenheit. Lebten in den Tag, wollten alles und noch mehr. Geschichten gemeißelt wie in Stein, jene Zeiten, ja, sie waren legendär. Niemals weichend, kein Schritt zurück, mit dem Kopf meist durch die Wand. Enthusiastisch, feurig und turbulent, explosiv, ja, wahrlich hochbrisant. Ich war Mist, die Zeit, unsere Vergangenheit. Ich war Mist, die Zeit, wir glaubten, alles sei für die Ewigkeit. Wohin ist die Zeit, als wir meint, wir seien die Größten? Jeder Schandtat bereit, sie geht niemals in Vergessenheit. Blick in mein Gesicht. Bin ich immer noch der, der ich einst war? Gut ein wenig älter, Falten und graues Haar. Doch ich spüre noch ganz tief in mir.